Sehr geehrter Abgeordneter zum Nationalrat, sehr geehrter Bezirkshauptmann, sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Symposium heute, ich darf Sie in diesen Tag hineinführen mit meinem Vortrag und kann aber gleich vorweg versprechen, es wird kein hochwissenschaftlicher Vortrag werden, sondern eher eine subjektive Betrachtung dieses Themas Kleinstadt und Umland. Das liegt schon allein daran, dass ich selbst aus einer Kleinstadt komme, aufgewachsen in einer Umlandgemeinde von Gmünd. Und nach dem Studium bin ich zurückgekehrt und bin seitdem in Gmünd selbst wohnhaft, kenne also beide Seiten dieser Beziehung sozusagen. Bin ja als Vertreter der Universität für Bodenkultur, ich bin dort als am Institut für Raumplanung und ländliche Neuordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lektor tätig. Bin aber gleichzeitig auch in Gmünd selbstständig tätig mit einem eigenen Ziviltechnikerbüro für Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung und kenne also hier auch Praxis und Wissenschaft von beiden Seiten. Wir haben uns auch schon ein wenig mit diesem Thema Kleinstadt auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt. Aber es stellt sich jetzt, für mich hat sich die Frage gestellt, ist eigentlich diese Kleinstadt-Umland-Beziehung tatsächlich so etwas wie eine familiäre Beziehung? Und auf diesem Thema, auf diesem Untertitel eigentlich möchte ich mein Referat aufbauen. Wir wissen ja alle, eine zwischenmenschliche Beziehung kann sehr vielfältig sein und sie beginnt ja zumeist mit einer sehr netten Beziehung. Wir haben uns ja alle so lieb und endet sehr häufig, und das wissen wir auch, mit einer Zweckgemeinschaft nach vielen Jahren. Sie kann über eine Hassliebe bis hin zu einer Scheidung gehen. Das ist eine Bandbreite, die sehr vielfältig ist. Und ich möchte darstellen, ob diese Stadt-Umland-Beziehung vielleicht auch in dieses Schema und in diese Bandbreite hineinpasst. Um das näher auszuführen, habe ich mir die beiden Städte Christkirchen und Gmünd hergenommen. Christkirchen natürlich, weil wir hier vor Ort sind. Und Gmünd, weil ich von dort komme und da meine eigenen Erfahrungen natürlich einbringen kann. Und auf den Vergleich dieser beiden Städte möchte ich verschiedene Stadt-Umland-Beziehungen darlegen, die natürlich nicht umfassend sein können. Ich kann nur in dieser kurzen Zeit an der Oberfläche kratzen sozusagen und auch nicht alle Themen ansprechen. Aber ich werde reden über Industrie, Handwerk, Dienstleistung, über das Gebiet Land- und Forstwirtschaft, über Energie, Tourismus, die Bevölkerung und das Wohnen in der Stadt und im Umland, die Bildung und zu guter Letzt das Thema Kultur und welche Erkenntnisse wir daraus eventuell ziehen können. Wenn wir jetzt die beiden Städte uns ein bisschen näher anschauen, so brauche ich, glaube ich, zu Christkirchen nicht mehr allzu viel zu sagen. Es ist doch gestern und heute schon sehr viel gesagt worden. Eine Geschichte kurz, ich habe mir Zeit genommen, das Leitbild von Christkirchen durchzusehen. Da kann man sagen, man hat den Eindruck gewonnen gestern schon und heute, Christkirchen ist eine wirklich dynamische Stadt. Im Hintergrund arbeiten viele dynamische Politiker, die versuchen, Christkirchen positiv zu entwickeln. Und im Leitbild steht schon in der Einleitung als erster Satz, vordringliches Ziel der Stadt Christkirchen ist die Aufwertung der historischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gemeinschaft des Landls als Teil des nördlichen Hausruckviertels. Also es ist schon von Anfang an klargestellt, wie wichtig die Beziehung zwischen der Stadt Christkirchen und ihrem Umland ist. Und was mir auch noch aufgefallen ist, hinten steht Layout Borg Christkirchen. Die Stadt versucht also, ihre Jugend auch bei diesen Dingen einzubinden. Und das Borg ist offensichtlich nicht nur musikalisch sehr kreativ, sondern auch hier in diesen grafischen Dingen. Nun etwas näher meine Ausführungen zu Gmünd. Die Stadt liegt ja im Gegensatz zu Christkirchen in Niederösterreich und in einer Grenzlage zu Tschechien. Es sind beides zwar Bezirksstädte, aber mit unterschiedlichem Umland. Gmünd ist in seiner besonderen Lage an der Grenze zu Tschechien deshalb erwähnenswert, weil es 1919 zu einer Teilung der Stadt kam. Gmünd ist da ja an der Bahnlinie Wien-Prag gelegen, an der Kaiser-Franz-Josefs-Bahn, hatte die Zentralwerkstätte dieser Franz-Josefs-Bahn in Gmünd beheimatet, und im Friedensvertrag von Saint-Germain wurde diese Eisenbahnwerkstätte mit dem Hinterland von Gmünd den Tschechen zugeschlagen sodass Gmündersdorf ein Drittel seines Umlandes verzichten muss seit dieser Zeit, was natürlich ein starker Einschnitt in die Entwicklung war. Und der zweite starke Einschnitt war die Errichtung des Eisernen Vorhangs nach dem Zweiten Weltkrieg, der bis vor 20 Jahren eine sehr prägende Wirkung hatte und eine völlige Trennung vom tschechischen Nachbarn zur Folge hatte. Wenn wir uns die Lage anschauen, so sind hier ganz klare Unterschiede zu sehen. Christkirchen liegt am Rande des oberösterreichischen Zentralraumes, seitlich von diesem Zentralraum, der Wels mit Linz verbindet. Die Fläche ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Christkirchen hat 11,7 Quadratkilometer, Gmünd hat 25 Quadratkilometer, ist also mehr als doppelt so groß. Wenn wir uns die Lage im Vergleich ansehen, so sehen wir hier eben Christkirchen. Hier ist Linz, hier ist Wels, dieser Zentralraum, und hier liegt Christkirchen. Und Gmünd liegt hier heroben an der Grenze in Niederösterreich. Und die gelbe Linie stellt die Staatsgrenze dar. Und wir sehen den Verlauf hier durch die Stadt, der früher hier außen herumging. Das heißt, dieses Hinterland, dieser westliche Teil von Gmünd, von der Gemeinde Gmünd, fiel 1919 an Tschechien und fehlt seither. Wenn man die Strukturen der beiden Städte vergleicht, man sieht die starke Ost-West-Orientierung entlang des Stratnachtales in Christkirchen und die relativ gleichmäßige Verteilung von Grünland, Ackerland und Waldflächen in der Umgebung und die Gemeinden, die sich gleichmäßig in einem Ring um die Stadt verteilen, während Gmünd durch seine Lage an der Grenze geprägt ist, sehr große Waldgebiete die Stadt umgeben. Die Stadt selbst liegt hier im Zentrum und ist eigentlich aus drei Teilen bestehend. Wir sprechen in Gmünd von Gmünd 1, Gmünd 2 und Gmünd 3. Die Altstadt, die Neustadt, die aus einem Flüchtlingslager entstanden ist, und das Bahnhofsviertel, der jetzige tschechische Teil oder České Velenice. Wenn wir weiter unseren Vergleich fortführen, so zeigt sich bei der Stadterhebung, dass Christkirchen eigentlich aus einem Dorf, aus einem Angerdorf entstanden ist, zu einem Markt wurde und 1613 dann zur Stadt erhoben wurde, während Gmünd um 1208 als Stadt gegründet wurde von den Kuhenringern und sich als Kleinstadt entwickelt hat. Die Einwohner liegen nicht so weit auseinander. Die Gemeinden haben Christkirchen einerseits 4.800 Einwohner, Gmünd 5.800 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt da deutliche Unterschiede. Christkirchen hat sich doch recht positiv entwickelt und kann seit 71 zumindest eine kleine Bevölkerungszunahme verzeichnen, während Gmünd in diesen 30 Jahren 1.400 Einwohner verloren hat. Ein Problem der Grenzlage, ein Problem der Abwanderung aus dem Waldviertel. Diese Entwicklung konnte eigentlich bis heute nicht gestoppt werden und man kann davon ausgehen, dass sie auch kaum zu stoppen sein wird. Die Nachbargemeinden haben eine Bevölkerung, eine Einwohnerzahl von 8.500 in Christkirchen und in Gmünd von 12.500. Das liegt auch daran, dass die Nachbargemeinde Schrems ebenfalls 5.000 Einwohner hat. Bei den Arbeitsstätten sind sich die Städte sehr ähnlich. Wir haben 413 zu 430 Arbeitsstätten und ebenso fast gleich viele Beschäftigte, nämlich rund 5.000, was eigentlich bemerkenswert ist. Schaut man sich die Aus- und Einpendlerstatistiken an, zeigt sich, dass beide Städte natürlich wesentlich mehr Einpendler als Auspendler haben und hier ihre zentrale Bedeutung für das Umland schon zutage tritt. Überraschend war für mich, dass die Steuerkopfquote, also die Einnahmen pro Einwohner, eigentlich sehr ähnlich sind. Die liegen bei 1.400 bzw. bei 1.200 Einwohnern. Wesentlich überraschender war dann aber auch, dass bei den Nächtigungen Christkirchen mit 7.000 eher niedrig liegt, während Gmünd 28.000 Nächtigungen aufweisen kann, 2008. Der Hauptgrund dafür ist die Öffnung des Sohle-Felsenbades, eine Attraktion, die seit 2 Jahren in Gmünd vorhanden ist und die Zuwachsraten jenseits der 20% pro Jahr gebracht hat seither. Wenn wir uns nun dem ersten Thema zuwenden, Industrie, Handwerk und Dienstleistung, so ist hier ganz klar festzustellen, dass die Kleinstädte einen Großteil der Arbeitsplätze zur Verfügung stellen müssen. Aus dem Umland kommen sehr häufig Beschäftigte, viele wohnen zwar auch in der Stadt, aber wie die Einpendlerzahlen zeigen, kommen sehr viele der Beschäftigten aus dem Umland und natürlich auch die Konsumenten, das ist ganz wichtig. Die Städte brauchen das Umland auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Gute, starke Zentren haben aber auch zur Folge, dass die Gemeinden im Umland ihre Kleinbetriebe verlieren, ihre kleinen Handelsbetriebe, ihre kleinen Gewerbebetriebe. Betrachtet man nun Christkirchen in dieser Entwicklung, so ist ein Aspekt sehr positiv zu bewerten, dieser gemeindeüberschreitende Betriebsgebiet, der Landl-Gewerbepark Stritzing, ist etwas, das noch sehr selten vorkommt. In Niederösterreich versucht man das über die Forcierung von Kleinregionen zu verstärken. In Gmünd, im Bezirk Gmünd gibt es sowas überhaupt nicht, genauso wenig Gmünd selbst mit seinen Umlandgemeinden. Wir haben dafür eine andere Besonderheit. Seit 1991 gibt es bei uns den sogenannten Access Industrial Park, der grenzüberschreitend mit der Nachbargemeinde Czeske Wellenice errichtet wurde und gemeinsam hier Betrieben den Standort bietet. Die Grundintention war, Betrieben in Österreich und in Tschechien gleichermaßen eine Entwicklung zu ermöglichen und den damals noch nicht EU-Mitglied Tschechien auch diese Vorteile zu bieten. Die Grenze geht wirklich mitten durch das Gebiet, hier. Das ist der tschechische Teil und das ist der österreichische Teil. Man kennt aber genauso gut, dass zahlreiche Flächen noch frei sind. Es hat sich die Entwicklung bei weitem nicht so dynamisch entwickelt wie ursprünglich geplant. Man war am Beginn sehr euphorisch, aber im Endeffekt ist dann vor allem der schnelle EU-Beitritt Tschechiens dazwischen gekommen und derzeit tut sich in diesem Wirtschaftspark sehr wenig. Land- und Forstwirtschaft ist natürlich ein Thema, das eine Kleinstadt besonders betrifft. Das Umland versorgt die Stadt sozusagen mit Nahrungsmitteln, zum Teil über die Direktvermarktung und in unseren speziellen Fällen in den beiden Städten liefern sie auch die Rohstoffe an die örtlichen Betriebe. Und die Betriebe verarbeiten diese Rohstoffe und liefern die Produkte unter anderem natürlich nur auch an das Umland. Und in Christkirchen sind hier zu nennen die Brauerei natürlich, die Melzerei Broberger, die Haber-Fellner-Mühle und eine Sonderstellung hat sicher die Firma Böttinger als größter Arbeitgeber, der wiederum Landmaschinen produziert, die dann natürlich nur zu einem kleinen Teil im Umland wieder zur Bewirtschaftung der Flächen genutzt werden. In Gmünd gibt es hier zu nennen die Firma Agrana, das ist die einzige Kartoffelverwertungsfabrik in Österreich mit einem Jahresverwertungspotenzial von 240.000 bis 280.000 Tonnen Kartoffeln. Ein wichtiger Arbeitgeber in Gmünd mit rund 360 Beschäftigten. Das Thema Energie ist im ersten Moment fraglich, warum ist das überhaupt interessant für Kleinstädte, aber in Bezug auf die Erzeugung von erneuerbarer Energie ist die Stadt eigentlich abhängig von seinem Umland. Und zwar zum Beispiel als Standort für Windräder, die ja im Nahfeld von Ortschaften, von Siedlungen gar nicht errichtet werden dürfen. Und vor allem als Lieferant für Energieträger, egal ob das jetzt Hackschnitzel sind, Stroh, Gras, Mais, wie auch immer. Und dies wiederum ist ein wesentliches Zusatzeinkommen für die Land- und Forstwirtschaft. Beide Städte, sowohl Christkirchen als auch Gmünd, sind hier aktiv und können mit Biomasseheizwerken aufwarten. Christkirchen hat zusätzlich vor, zukünftig vor allem in niedrige Energiesiedlungen zu investieren und auch das neue Schulzentrum ist in niedriger Energiebauweise wieder errichtet. Und auch Gmünd hat ein Blockheizkraftwerk, das eine Kraft-Wärme-Kupplung hat, wo vor allem Strom erzeugt wird, aber auch öffentliche Gebäude versorgt werden. Und das andere Biomasseheizwerk versorgt das Sohle-Felsenbad und einige öffentliche Gebäude im Stadtteil Gmünd 2 mit Wärme. Der Tourismus ist immer ein raumübergreifendes Thema. Es wird sich nie eine Stadt alleine sozusagen mit dem Tourismus beschäftigen können. Das Umland ist einfach wichtig. Es ist auch so, dass die Städte immer auch mit der Attraktivität und den Attraktionen des Umlandes werben, die wiederum mit dieser Werbung aber auch eine höhere Bekanntheit erhalten und dadurch auch wieder profitieren. In Christkirchen ist hier eigentlich ein Sonderfall zu nennen. Die Stadt ist in Bezug auf die Vitalwelt Bad Schallerbach selbst eigentlich eine Umlandgemeinde. Das große touristische Zentrum ist natürlich das Bad Schallerbach, in Schallerbach die Vitalwelt und die Kuranstalten. Christkirchen selbst sozusagen profitiert am Rande mit. In Gmünd ist zu erwähnen das sogenannte Sohle-Felsenbad, das seit 2,5 Jahren in Betrieb ist. Und als Besonderheit ist zu bemerken, dass hier die gesamte Kleinregion, also Gmünd und seine Umlandgemeinden, vor allem bei der Zurverfügungstellung der Grundstücke und der Infrastruktur mitgezahlt haben, das gemeinsam finanziert haben und jetzt aber auch gemeinsam von den Kommunalsteuern profitieren, die ihr aufgeteilt werden. Dieses Bad hat in seiner Wirkung alle Erwartungen übertroffen. Wir haben da eine Gästezahl von 280.000 pro Jahr. Erwartet wurden 120.000 bis 150.000, also man kann sagen, das Doppelte von dem, was erwartet wurde. Und auch wenn es ketzerisch klingt, hier am Rande von Bad Schallerbach, ich empfehle Ihnen einen Besuch dieses Sohle Felsenbades. Es ist wirklich einen Besuch wert, sowohl von der architektonischen Seite her, als auch von seiner Lage im Naturraum mit einem einmaligen Ausblick auf einen wunderschönen Teich und auf eine wunderschöne Landschaft. Und es ist wert, einmal zu uns da hinaufzufahren und das zu besichtigen. Die Bevölkerung und das Wohnen. Wir haben ja schon vorher kurz gehört, die Kleinstadt stellt einen Großteil der Arbeitsplätze zur Verfügung. Es ist aber häufig so, dass die Beschäftigten und ihre Familien im Umland wohnen. Warum ist das so? Ein Hauptgrund ist, dass die Grundstückspreise in Umlandgemeinden eben niedriger sind als in den Städten und die Distanzen, die zurückgelegt werden müssen, sehr gering sind und mit dem Auto auch sehr leicht bewältigbar sind. In Christkirchen hat sich trotzdem eine relativ stabile Bevölkerungsentwicklung gezeigt. Wir sehen eine kontinuierliche Zunahme in den Jahrzehnten nach dem Kriege und eine Stagnation in den letzten Jahren. Auch hier kommt die Stärke der Umlandgemeinden zum Tragen, die hier doch viel an Bevölkerung abziehen. Als Beispiel sei hier genannt Galsbach mit einer sehr starken Entwicklung in den 60er, 70er und 80er Jahren bis hinein in den 90er, wo erst dann auch eine Abflachung zu sehen ist. Ganz anders die Entwicklung in Gmünd. Wir kämpfen mit einer kontinuierlichen Abnahme in der Stadt selbst und bestenfalls einer leichten Zunahme, eher aber einer Stagnation in den Umlandgemeinden. Gmünd hat eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg leicht und dann später stark verloren. Und wie gesagt, im Endeffekt haben wir seit dem Krieg mehr als 2000 Einwohner verloren. Eine massive Ausblutung der Gemeinde. Und in den Umlandgemeinden schaut es nicht allzu viel besser aus. Sie leben zwar von einem Zuzug aus Gmünd, aber sämtliche Gemeinden im Waldviertel kämpfen mit der Abwanderung aufgrund der fehlenden Betriebe und dem starken Sog der Großstadt Wien. Bei der Bildung ist es mir wichtig festzustellen, dass die Stadt eigentlich als Schulstandort ein wichtiger Nahversorger sozusagen ist. Es ist wichtig, den Schülern in der Region ein möglichst gutes, ein möglichst umfassendes Ausbildungsangebot zu bieten, um sie in der Region zu halten und davon profitieren sowohl die Städte als natürlich auch die Umlandgemeinden. Ähnliches gilt auch für die Erwachsenenbildung. Es ist ganz wesentlich, gut ausgebildete Facharbeiter und Fachkräfte anbieten zu können, um überhaupt eine Chance zu haben, Betriebe zur Ansiedlung in eine ländliche Gemeinde zu locken. Wenn man nichts anbieten kann, wird auch kein Betrieb kommen. In Christkirchen wurde bereits gestern erwähnt, dieser neue Schulbau, das Schulzentrum, das ein wesentlicher Schritt nach vorne ist. Und Christkirchen hat auch eine HTL, eine EDV-HTL, also eine zukunftsweisende Sparte, die sehr viel bringen wird. Gmünd in Christkirchen gibt es aber auch, und das wurde noch nicht erwähnt, und das finde ich sehr wichtig, es gibt ein universitäres Fernstudium in Kooperation mit der Universität von Queensland, die sogar auf akademischer Ebene eine Ausbildung vor Ort ermöglicht, was ein ganz wesentlicher Punkt ist. Gmünd hinkt ja leider hinterher. Wir haben als Bezirksstadt zwar ein Gymnasium und auch eine Handelsakademie, aber der Kampf um eine HTL war bis jetzt erfolglos. Dazu sind wir einfach als Randgemeinde, als Stadt an der Grenze stark benachteiligt und da wird sich auch wohl nichts tun in nächster Zeit. Und zum Schluss noch zur Kultur. Hier eine ganz vereinfachte Aussage. Die Stadt ist Veranstaltungsort für Hochkultur und im Umland sind die engagierten Laien tätig. Das ist es gar nicht abwertend gemeint, sondern es ist ganz wichtig, dass es diese engagierten Laien gibt und natürlich gibt es diese auch in den Städten. Aber es ist, und das ist meine persönliche Erfahrung aus Gmünd, vor allem ein Neben und ein Miteinander, mehr ein Neben als ein Miteinander, mit dem großen Unterschied, dass es hier in Christkirchen mit den Landlwochen eine Veranstaltung gibt, die eigentlich einmalig ist. Ich persönlich kenne nichts Vergleichbares, wo wirklich über 2 Wochen im Ort, in der Stadt Geiskirchen und in den Umlandgemeinden Kultur auf vielfältigste Weise dargeboten wird. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu Gmünd. Ich erwähne hier auch kurz den Kulturverein RM1. Ein Kulturverein, der ursprünglich in Geiskirchen war und jetzt in Schlüsselberg einen Neustart versucht und von der Nachbargemeinde sozusagen auch in die Stadt wirken wird. Und die Musikschule ist sicherlich auch ein wesentlicher Punkt in der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Umland. Tja, und in Gmünd können wir leider nichts vorweisen. Gmünd hat keinerlei Kooperation mit seinen Nachbargemeinden. Es gibt Aktivitäten in der Stadt, es gibt Laienbühnen in den Nachbargemeinden, aber keinerlei Kooperationen. Es gibt nur wiederum eine Besonderheit, die aus der Grenzlage heraus sich entwickelt hat. Es gibt alle 2 Jahre ein Kulturereignis, grenzüberschreitend, gemeinsam mit der Nachbargemeinde Česká Velenice, die heißt Übergänge in Přechody. Und da wird ein Wochenende lang von Kulturtreibenden aus beiden Gebieten, aus beiden Städten, werden Veranstaltungen durchgeführt. Das findet immer im Juni statt. Nun zu den Erkenntnissen. Wir sehen, Stadt-Umland-Beziehungen sind ein sehr vielschichtiges Thema mit zahlreichen, auch sehr unterschiedlichen Aspekten, die immer in beide Richtungen wirken, von der Stadt ins Umland und umgekehrt. Und vor allem diese Aspekte können auch von beiden Seiten positiv oder negativ beeinflusst werden. Und daraus ergibt sich eine klare Abhängigkeit und der Bedarf nach Kooperation, um wirklich eine gedeihliche Entwicklung in die Zukunft sicherzustellen. Und jetzt die Frage zum Schluss, kann man diese Frage nach einer familiären Beziehung im übertragenen Sinn beantworten? Wir uns doch mal in Erinnerung rufen, wie breit gefächert dieses Thema einer zwischenmenschlichen Beziehung sein kann. Dann kann man auch diese Beziehung Kleinstadt-Umland mit einem klaren Ja beantworten. Es gibt diese Beziehung, natürlich. Und es ist wichtig festzustellen, auch in diesem Fall gilt, dass man an einer Beziehung arbeiten muss. Sie darf nicht selbstverständlich sein. Es ist wichtig, dass man gegenseitig Respekt hat. Das ist eine Voraussetzung für eine gemeinsame, gedeihliche Entwicklung. Es ist aber auch eine Streitkultur wichtig. Man muss auch verstehen, zu streiten, denn eine Scheidung ist für die Städte und ihre Umlandgemeinden ja keine Option. Und das ist das Wichtigste, und damit komme ich endlich zum Schluss meines Vortrages. Man muss sich immer bewusst sein, was man aneinander hat. Danke für die Aufmerksamkeit.